Schutz verwenden. Diese, wir haben jetzt schon mehrfach so Vierer-Dinger gemacht, ne? Nachkommen reichen nicht. Ja, alle in der falschen Richtung. Ja, aber es ist jetzt nicht das erste Mal hier heute. Ja. Ja, aber das mit Minus habe ich auch schon feststellen müssen. Das heißt nicht, du ziehst dem anderen irgendwas ab, das ist bei dir selber. Also wir sollten dann doch schon mal versuchen, so in die andere Richtung zu gehen. Ja. Ich bin Tipp, dann brauchen wir hier zu kommen. Ja. Laufen. Wird gerade schwer mit den Wurzeln. Fliegen. Außerdem, die haben meine Pfeile, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Peter Pan. Ja. Okay, dann versuchen wir das dann. Also, die Handabdrücke sind, glaube ich, der Schlüssel. Warum der bei meinem Handdruck jetzt nicht, den ich getroffen habe, nicht, oder hatte ich überhaupt einen getroffen? Ja. Nee. André hat einen. André hat einen getroffen, aber ich habe davor auch schon versucht, einen anzugreifen. Und da ist nichts passiert. Ja, du hast einen reingestochen, da ist nichts passiert. Richtig. Aber da hattest du ja auch noch nicht diese Seele. Doch. Nein, die hattest du hinterher erst aktiviert. Doch, hattest du hinterher erst aktiviert. Die ersten Angriff hast du. Unsere Zuhörer können es in den Kommentaren bestätigen. Ja. Okay. Das war hinterher. Das haben wir schon wieder geplant. Nichts Besonderes. Wir haben uns mal überlegt, wie wir dich gleich aus dem Fenster hängen. Okay. Ein paar Baumwurzeln. Ich werde provozieren. Fies und gemein vor hier. Das ist mir leicht. Wieser Tool? Tal. Ja, er ist ein Tool, aber... Im Tool. Jetzt kommt er gleich mal mit Tool-Time hier. Ist es das, was du willst, Tal? Als Werkzeug eines Baumgeistes enden? Hast du keinen eigenen Willen mehr? Und? Uck. Provozieren. Das sind 3. Wie wenig provozieren hast du denn? 2? Ja, gibt Sinn, ja. Ich habe leider auch 3. Das tut mir leid. Ich kann da ausnahmsweise nichts für. Das ist Tal aber sehr willensschwach. Ja. Man lässt sich denn sonst von so einem Baumgeist versklaven. So, was machst du? Ich bin mumifiziert. Ich werde mich versuchen zu befreien, auf dem gleichen Wege, wie ich es vorhin versucht habe. Ja, bitte weniger Minuswürfel. Das wäre es, wenn jetzt weniger Minus, bitte. Naja. Jetzt ist ein Plus, oder? Ein Plus, ein Minus und dann haben wir noch immer noch die Plus 6. Also. Ja, und da du 3 brauchst, reicht das wohl. Oder 4 brauchtest du, aber... 3 musstest du schlagen. Ich habe jetzt hier ein Plus 3 stehen. Das heißt, du musst mehr als 3 würfeln. Okay. Dann breche ich mich jetzt wieder aus den Wurzeln raus. Mhm. Gebe ich dir das erstmal zurück. Kann er erstmal irgendwo dagegen liegen bleiben. Wird wahrscheinlich mal gebraucht. Ja, ich bin eine Mumie, kann man eigentlich mehrfach verwenden. Das stimmt wohl. So, was macht denn der Carlos? Ich wusste fast gar nichts. Du hast gerade einen guten Treffer gelandet. Ja. Nächster Versuch. Carlos aus Singen fängt an zu singen und alle Handabdrücke schmelzen dahin. Okay. Das sieht doch fast immer so scheiße aus. 3. Setzt sich aus, ist 0, dann hast du hier 3. Du hast 3. Oh. Okay, ja, ich, du hast eine 3 gewürfelt. Ich habe eine 2, dann nutze ich mal, kannst du da dein Ding da, dein Streufeuer abwerfen. Und jetzt kannst du nicht abwerfen, aber du kannst mal einen Haken dran machen, dass ich es benutzt habe. Dann gönne ich mir nämlich nochmal plus 2 davon. Aber du bist immer noch beeichelt, ne? Also das ist jetzt einfach nur, ich habe schon mal... ja, beschossen, entschuldige. Eichelmaster 2000. So. Die Luxusklasse und der Leiche. Leute, ihr seid doch keine 16 mehr, oder? Nein. Dumme Peniswitze hören sich anders an. Das war eigentlich nicht Intention dieses Kommentars, aber danke, dass wir auch das Feld jetzt abgedeckt haben. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Ja, den Lara Croft-Style habe ich ausgegeben. Ich versuche einfach nur an diese verfickten Pfeile anzukommen. Ja. Wir sind keine 16 mehr, aber er hier mit seinen Lara Croft, hebt, weißt du. Hebt das immer so, der Ast senkt sich da ein bisschen dann wieder hoch und. Genau. Ich muss gerade feststellen, diese Würfelmatte hat irgendwie einen negativen Einfluss auf meine Würfel. Ist ja auch meine. Ja, voll, schlecht erzogen. Ich komme dann Athletik. Ja, mir fehlt dann immer noch einer. Kannst du nicht irgendwie einen Aspekt irgendwie verwenden oder so? Ja, abgesehen von ehrgeizige Überlebenskünstlerin. Na, das ist ja wohl. Ja, sicher. Also, wenn das nicht try hard ist, dann ja. Also, ich meine, dein Blutsbruder ist ja auch schwer. Schwer angeschlagen. Plus 2 zu nehmen, dann bist du fertig mit schön schreiben. Ja. Unglaublich, du hast was geschafft. Es kommt nicht oft vor, hast du einen Kalender da und einen roten Stift? Dann könnte ich den mal positiv nutzen. Genau. Aber bis wir das nächste Mal spielen, mal ich den Kalender. Ich die da einsetzen können. So, dann bin ich schon wieder dran, ne? Das schreckt mir mal sehr. Ich packe mir das schon mal hin, ja. Weil die Pfeile werden garantiert nochmal gemobst. So. Ja. Wahrscheinlichkeit dafür liegt so ungefähr bei 99%. Der Geist wendet sich an dich. Spezial du unerfahrener junger Wurm, was erdreistest du dich so mit mir zu sprechen? Ich mache dich nieder. Komm doch her, dann kannst du meine Äste schmecken. Komm her, du Kunstfaser. Das ist aber Wille. Nicht die Stimme von. Okay. Kuhle, Tal, oder? Ich bin überaus selbstsicher. Ich erhalte plus 2 auf die Verteidigung mit Wille. Ich will dazu nicht äußern. Deiner Mutter hat einen Jute-Beutel gemacht. Jute-Beutel? Ja, Jute-Beutel. Oh, oh, oh. Das sind 5. Immer noch 5. Cool. Ja. Achso, durch den Stunt. Durch meinen Stunt. Ja. Was ist denn dein Stunt? Ach, selbstsicher. Plus 2 auf Verteidigung gegen Wille. Das ist ja wohl eine Frechheit hier. Ich habe ja auch nur 5 gewürfelt. Ach, das sagst du nur so. Das kannst du gar nicht meinen, ne? Ja, bist du rausgekommen. Okay. So, Herr Mumie, wie geht's Ihnen? Ja, ich bin ja entmumifiziert. Naja. Ja. Ja. Ran an den Baum. Ab in Zone 2 und auf einen, eine Hand einhacken, die leuchtet. Okay. Dann hacke er los. Achso, okay, direkt. Kämpfen, ne? Ja. Wo kommt der mit? Was hat der den ganzen Tag? 3. Er ist hacketal. 3 momentan. Kannst du irgendwie noch vielleicht eine 1 irgendwo rauskitzeln? Ja, wenn ich die da irgendwie einsetzen könnte. Ja, im Zweikampf ein Ast, im Zweikampf gegen den Baum. Ja. Mann gegen Baum, ja. Ja, ist ja Mann gegen Mann, also Mann, ja, gegen, ja, Mann gegen Gegenstand. Mann gegen Baum, ein Ass, okay. Neuwurf, ne? Oder? Kannst, also. Oder wie geht das? Also, ich habe das gleiche gewürfelt wie du gerade. Also, du könntest jetzt einfach 2 Punkte sicher nehmen oder auch mal würfeln. Hast du? Dann nehme ich lieber sicher 2 Punkte. Okay, dann. Musst ja wohl nur treffen, oder? Ja, musst du nur treffen mit der magischifizierten Waffe. Ja. Da wäre ich bei 5. Ja. Okay, er nimmt eine leichte Konsequenz, die da heißt, der Bann bricht. Aber beachte Zeitform, nicht gebrochen, er bricht noch. Sind wir mit der 16er Aussage sicher? Nein, 12 passt eher. Also ich treffe wahrscheinlich mehr als nur die Hand und schneide dann sehr viel von dem Baum in 2. Ich weiß jetzt nicht, wie von den 5 durchkommt. So. Merkte ich, da sind 2 durchgekommen, deswegen hatte ich dich ja gefragt. Was macht Carlos? Kann ich von meiner Position noch auf den Baum werfen, weil er steht ja jetzt davor. Die Hände sind ja an verschiedenen Stellen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr euch da. Also man kann sich relativ frei in einer Zone positionieren. Dann daher würde ich das nämlich noch tun. Ja, dann, dann hau raus. Zwei. Dann habe ich sechs. Denkan, du kannst den von ihm erzeugte, drei, ne? die von ihm erzeugte Konsequenz nehmen. Du hast da nur. Mal schauen erstmal, was du brauchst. Also ich habe eine 1 gewürfelt. 3. Ja, du könntest jetzt den anderen Effekt nehmen. Du könntest jetzt die Konsequenz missbrauchen, die ich habe. Dann wärst du schon bei 4. Dann müsste ich noch eine Konsequenz nehmen. Ja, dann machen wir das doch. Aber ich sehe gerade. Ja, gut, das kannst du ja nicht wissen. Du weißt ja nicht, was ich auf dem Bogen habe. Also eigentlich war es nicht nötig. So, Bann gebrochen. Du siehst, wie sich ein Schemen aus dem Baum löst. Oder sogar zwei Schemen. Das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Mit welchen schickst du jetzt ins Jenseits, ne? Wir haben zwei Geister, ich brauche ein Schicksals. Du kannst dir theoretisch den Fehlpunkt ersparen, wenn du Tal überzeugen kannst, dass er befreit werden möchte. Hm. Deine Kinder brauchen dich. Nicht. Dann muss ich auch noch nicht mal würfeln, dann dafür. Du musst schon würfeln, weil du musst ihn schon irgendwie überzeugen. Empathie wäre das. Hm. Okay, ja, dann versuche ich den erstmal dazu zu überzeugen. Dieses zweiten Geistes. Aber du bist jetzt gar nicht dran, ich wollte dir nur sagen, was du siehst, weil du bist der Einzige, der sehen kann. Oder richtig sehen kann. Boah, ihr seht wahrscheinlich auch, wie sich zwei Schemen aus dem Baum lösen. Was wollen wir tun? Ja. Du hast noch. Du kannst doch deine Pfeile zurückholen. Nein, du bist ja immer noch nicht fertig, ne? Du. Ja. Dann. Die Frage ist, ob die Pfeile noch rumfliegen und sich bewegen oder ob die jetzt nur wild irgendwo hängen. Momentan hängen sie mehr. Leichter zu, wahrscheinlich was, leichter zu kriegen. Mhm. Oh, minus 1 an Würfeln. Was hebt sich auf? Ein runter. 1 wärst du dann, ne? Wo ist denn die Karte? Hast du die Pfeile nicht schon zurück gehabt? Die habe ich schon zurück gehabt, deswegen habe ich nämlich einen. Ich wollte gerade sagen. Ja, also, aber du hast Seelenfeuer, ne? Also du hast auch brennende Pfeile, dann kannst du theoretisch auch auf einen der beiden Geister schießen. Ich verrate jetzt schon, einer von den beiden sieht menschlich aus, der andere sieht irgendwie verzerrt aus. Man kann nicht so richtig ausmachen, was das sein soll. Dann nehmen wir nochmal den verzerrten. Okay, dann hau er raus. Ob das was wird, und kann ich dann mal schießen. 3. Ja, passt doch. Ich würde sagen, mit 6 müsst ihr euch hinhauen. Sechs hast du? Mhm. Mhm. Der das reicht so eine Aufgabe. Ja, also du hast den jetzt wirklich rausgenommen, also sprich, du hast ihm, ja, er hat jetzt allen Stress genommen, den er nehmen könnte, er hat jetzt alle Konsequenzen genommen, das heißt, du kannst jetzt beschreiben, wie er diesen Kampf verlässt. Du kannst ihn verschwinden lassen, du kannst sagen, dass er, weiß ich nicht, mit einem, dass er sich sang- und klanglos in Rauch auf und verschwindet. Ja, also im Endeffekt wird er von dem von dir vor dem Seelenfeuer verbrannt. Yes. Oh. Killer. In blaues Feuer gehüllt. Tals Geist reagiert erschrocken, als er sieht, was mit dem anderen Wesen passiert. Und er taumelt verwirrt hin und her. Und als würde er momentan entscheiden, ob er das Weite suchen soll oder ob er euch mit seinen Geisterhänden zerreißen möchte. Ich würde mal sagen, da müsste mal unser grandioser... Ja. Unser Geistflüsterer. Zahl, ich werde dies nur dir nur ein einziges Mal anbieten. Seine Zureden und Brot im Ja. Verhandeln für Anfänger. Ja. Ja, ich möchte dich auf meine Seite und kommst du dir her? Ich höre dir zu. Konvertiere oder tot. Ich kann dir den Weg ins Jenseits bereiten. Freiwillig oder gezwungen. Bitte. Ja, bitte. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ja, dann würfel du mal bitte auf provozieren. Empathie war das ja nicht. Negativ. Nicht, null. Nicht so ganz. Das wird spaßig. Für wen? Nicht für ihn. Das habe ich befürchtet. So. Tal verzieht sein Gesicht zu einer Fratze und starrt konzentriert auf die nächststehenden Bäume. Also die hinter dir stehenden Bäume. Mhm. Mal bitte Athletik. Und ich setze deinen gebrochenen Arm ein, das war jetzt schon. Ich habe dich zur Würfellöstleistung für deine Verhältnisse eingespornt. Ja, was bedeutet der Arm? Das entscheide ich jetzt. Ich habe 1. Du hast 1. Ach, du hast Athletik 0, ne? Mhm. Dann habe ich 3, 5. Kriegst du nicht weg, ne? Wie denn? Okay. Du wirst von den beiden. Was wollte ich? Das ist natürlich echt nicht das, was ich wollte. Ich hatte vergessen, dass du so. Ich habe den Arm. Ich bin schon am Ende. Ja. Hättest du vielleicht den Empathiebeauftragten vorlaufen lassen sollen? Lass uns mal kurz überlegen. Das ist eigentlich nicht das, was ich als Ende sehen wollte. Aber du hast auch noch hier einen Chip. Tu doch mal was. Damit. Was soll ich damit machen? 5 Erfolge schlagen? Geht nicht. Vergessen wir mal kurz, dass ich deinen Arm eingesetzt habe. Bleiben wir jetzt erstmal bei 3. Und jetzt schauen wir mal, was du machen könntest. Das hast du Würfel 1. Ne? Das heißt, du wirst momentan 2 kriegen. Die kriegst du sogar noch unter. Da hast du aber auch wirklich alles. Alternativ. 2 kriege ich noch unter, ja. Ansonsten 2 kannst du aber auch. Das ist ja nicht geistiger Schaden, das ist doch Wuchtschaden, oder? Das ist doch jetzt nicht keine Klinge oder so, kein scharfer Gegenstand. Nee. Also. Ich krieg 3, kriege ich noch unter. Ja, aber wir wollen ja. Wir sind ja, haben wir ja nur 2 erstmal. Ja, da du ja von den Besten ausgebildet wurdest, hast du auch bestimmt auch gelernt, wie man in Deckung geht. Ja, ja, ja, er nickt. Einfach mal zu Boden fallen lassen. Ja, okay. Ja, das Problem ist, jetzt kriege ich den nicht gefangen. Wenn du ihn... Das kriegen wir hin, das ist nicht das Problem. Also dir nochmal so einen Punkt zuzuspielen, das können wir machen. Da finden wir bestimmt gleich noch eine Dummheit, die du machen kannst. Ja, willst du den Chip oder willst du nicht? Ja. Hier, ich habe noch 2, so. Aber ich kann ihn nicht weiter. Jetzt verhaue ich noch diesen Wurf. Was machst denn du jetzt, ist die Frage. Ja, zur Seite springen oder nicht? Ja, hast du jetzt gemacht. Du hast ja plus 2 geholt mit dem Chip und dann sind wir jetzt in Gang. Oder willst du wirklich die 2 nehmen und dann den Chip behalten? Das geht auch. Kannst du dir jetzt entscheiden? Ja, die 2 nehmen und den Chip behalten. Okay, dann schreibt ihr die leichte Konsequenz auf. Ja, keine Ahnung. Beule am Kopf. Schreibt Beule. Ja, super. Prellung. Ja. Fetten Blutabus. Sollte vielleicht jemand den Geist ablenken und auf sich lenken, damit euer Seelenfänger die nächsten Runden noch erlebt und in der Lage ist. Ja, ich war gerade am Überlegen, ob ich das machen kann. Mhm. Und zwar, weil ich bei meinem mal einen Stunt stehen habe, dass ich Hinterhältigkeit habe. Ich versuche ihn zu provozieren. Damit ich eventuell ja auch ein bisschen Randale machen könnte. Ne? Aber wie? Ja. Also jetzt auf Familientradition und Familienehre bedacht. Das sollte dir Munition genug geben. Oh, ich hätte da eine ganz leichte Idee, was den zur Weißglut treibt. Ja. Dein Vater konnte eine Pinie von einer Buche nicht unterscheiden. So viel zum Thema Holzfäller. Ich finde schon, dass sein Sohn den richtigen Weg einschlägt, ein Rinderbauer zu werden anstatt Holzfäller. Da brauchst du schon fast nicht mehr würfeln, ey. Natürlich muss ich trotzdem würfeln, aber. Aber. Ich versuch. War schon gut. Eine 2 wäre zu schlagen. Oh. Du kannst nebenbei auch Aspekte bei mir einsetzen, wie zum Beispiel, nur ich kann meinen Hof retten, wäre da eine Option. Also ich wäre jetzt bei 1. Ja, eine 2 zu schlagen. Ja, wenn du den Aspekt einsetzt. Ja, müsste ich irgendwie machen, aber. Ja, ja. Ihr habt dir da gerade schon so einen Tipp gegeben. Der hat einen Aspekt. Gesagt, der ist auf Familienehre bedacht. Ja. Der heißt, in dem Fall heißt der Aspekt nur, ich kann meinen Hof retten, aber. Ich denke, das hat er schon damit gemacht mit seiner Aussage. Ja, komm rein. Eigentlich müsste man sowas selber rausfinden, aber es ist beim ersten Mal immer ein bisschen schwierig. So, dann hast du plus 1. Ich stehe ja sowieso in 2. Ja. Also. Und dann hast du ihn. Definitiv jetzt auf dich gelenkt. Wo habe ich denn den Stressbalken? So. Gut. Was machst du? Also du lenkst den jetzt ab. Ja, ob das jetzt Wirkung zeigt, wird sich gleich jetzt zeigen. Das kommt jetzt circa einen Wurf zu spät, aber ja, wir können da noch eine plus 2 draus machen. Ich stehe ja sowieso ein bisschen weg, weil ich habe ja so nach dem Motto den Dilemma, ich habe ja schon mal alles gemacht. Sprich, ich gucke mir seine Schote an und hau mit in die Kerbe. Okay, dann hauen Sie mal rein. So, was hattest du gemacht? Ja, ich habe jetzt provoziert. Ihn provoziert. Genau. Ja, genau, Milchbauern sind gut. Okay, ja, so. Scheiße. Ja, dann hau mal einen raus. Okay. Jetzt sollte die Würfel schon in den Trinkbecher schmeißen. Wo war? Provozieren. Provozieren, ja, wenn ich das mal hätte, glaube ich. Hättet die Bäume bei Essen der Biber. Da, hier, das ist umgesprochen hier. Das ist halt so auch mit plus 1 versehen. Okay, plus 1. Damit wirst du bei 2. Da habe ich eine 4. Meines kleinen Provokateure. Ja. Anfänger. Ja. Ja, ja. Was macht die Dame? Ja, Die geht sich die Nase pudern. Nee, hat sie vorhin schon gemacht. Fingernägel lackiert auch. Maniküre, Pediküre. Pfeilpflege? Genau. Ja. Pfeilpflege. Man feilt die Pfeile. Für die Sehne wachsen. Als noch irgendwie so einen blutigen Handabdruck. Nee, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also die gibt es garantiert noch, aber es bringt es jetzt gerade nicht mehr. Also der Baum ist weg. Also das ist weg. Ja langweilig. Dann du machst jetzt den Geist. Warum eigentlich nicht? Einen Geist haben wir noch über, ne? Nee, ja. Ist ein Geist, den er noch einfangen muss, ja. Ja, muss ich den einfangen oder soll ich den... Ihr wollt ihn feilen. Fehlen. Pfeil fehlen. Ja, mach. Also. Mach, was du für richtig hältst. Pfeile einfach mal drauf los. Ich weiche mal drauf los aus. Gut, dann habe ich 6 beim Schießen. noch eine leichte Konsequenz namens Seelenbrand. So. Jetzt haben wir ihn wütend gemacht. Ja. Vielleicht. Ja. Ja. Von mehreren Seiten stoßen spitze Äste mit Dornen bewachsen auf dich ein. Du kannst halt eine Probe machen. Ja. Da komme ich dann auf. Müsste 5 sein, ne? Ja. Ich hab nur 4, verdammt. Du weichst aus. Okay. Oh. Jetzt okay. Turn. Ich wollte früher mal Ballerina sein. Der hat jetzt gerade meine Riese angegriffen. Einfach so. Einfach so. Nein, ich werde den Aspekt Blutsbruder einer Jägerin benutzen. Mhm. Erstmal einen Schicksalspunkt ausgeben. Und dann werde ich den Drecksack jetzt einfangen. Und dann erlösen. Oder wechselst du den Marter ran? So. Ernsthaft. Ernsthaft. Ja, ist aber kein Minus dabei, das schon mal. Aber das hätte besser werden können. So. Das ist fünf. Wille, ne? Ja. Du kommst auf 5? Ich komme auf 5. Du kannst den Seelenbrand theoretisch noch einsetzen. Ja, den würde ich auch einsetzen. Ich habe aber auch nur eine 4, deswegen brauchst du den gar nicht einsetzen. Du hast damit diesen Geist gefangen. Der ist jetzt an deinen Talisman gebunden. Und du könntest ihn jetzt direkt oder spätestens bis Ende der nächsten Sitzung erlösen. Der geht direkt. Hau ab. Und fort. Ja. Du schickst ihn weg. Mit meiner noch nicht gebrochenen Arm packe ich die Seele und ich weiß nicht, reiße das Tor ins Jenseits auf und schieb ihn durch. Der kriegt einen Arschtritt. Okay. Ja, wird Zeit für Feuer und Essen. Das Feuer kommt immer näher. Ihr macht euch auf den Weg zurück, denke ich mal, oder habt ihr andere Pläne? Dem Waldbrand ausweichen. Ja, also ihr seht durchaus, durch die trotz des dichten Litterwerks könnt ihr durchaus eine Rauchschwade am Himmel erkennen, jetzt von der Lichtung aus. Ja, also macht ihr euch vorsichtig dem Waldbrand aus, weil auf dem Weg zurück zum Hof. Ja. Ja. Und dann versuchen wir, glaube ich, mal einen Löschtrupp zu organisieren. Ihr kommt am frühen Nachmittag dort wieder an. Mhm. Als man euch aus dem Wald treten sieht, kommen euch schon die ersten, die ersten entgegen. Als man sieht, dass ihr teilweise recht schwer verletzt seid, hilft man euch einige. Ich schaue den Sohn. Der Sohn ist noch nicht da. Also man reicht dir erstmal aber einen Schluck mit starkem Weinbrand. Gut. Du bist leider nicht verletzt genug. Du wirst Blärm holen. Du wirst das billige Zeug. Egal. Ja. Hier gibt man zur Stärkung etwas frisches Quellwasser. Boah. Boah. Pack sie noch, was tauschen darfst. Ja, frisch gezapfte Milch. Ja. Ja. Noch euterwarm. Ja. So, ihr werdet halt begleitet. Und man stürzt schon auf einen. Was ist geschehen? Was ist dort im Wald los? Brennt es? Auf die letzte Frage. Ja, da brennt irgendwo was. Oh mein Gott. Einer der anwesenden Arbeiter macht so, ich gehe sofort Duras Bescheid sagen, wir müssen schauen, was wir da machen können. Ist der Wald wieder sicher? Ja. Nur, es gurkelt ein wenig. Es gibt bestimmt noch ein paar Katzen hier. Es gibt bestimmt noch ein paar Schleicher, die sich da dort herumschleichen. Schleicher, oh mein Gott. Ja, wir müssen sehen, was wir da machen. Aber der alte Tal ist zur Ruhe geschickt? Ja, ich habe ihn den alten Tal zur Ruhe geschickt. Er ist jetzt im Jenseits, da wo er hingehört. Das wird die Familie glücklich machen. Los, kommt, wir beringen euch, wir werden euch ein Stück geleiten und uns dann sehen, was wir mit dem Wald machen. Ja, ihr werdet halt eskortiert. Als sich die Geschichte mit dem Waldbrand und den Schleichern rumspricht, ist die Freude gedämpft, macht es euch allerdings nicht zum Vorwurf, wobei euch auffällt, dass scheinbar die Frau, die ihr befreit habt, hier nie angekommen ist. Weil sonst würde man euch bestimmt anders empfangen. Shit happens. Das war ein Unfall, ich weiß. Ja. Dabei haben wir die Fallgrube doch entschärft. Sie ist auf das Licht zugepackt. Das war immerweise Waldbrand. Nächstes Mal muss er dich HDI versichern. Hilf dir. Hier ist keine organische Falle gelaufen. Ich bin noch am Waldrand mit Pfeil und Bogen und warte darauf, dass ein paar Wildschweine vom Waldbrand getrieben. Meine Richtung, komm, ich muss auch Schweine jagen. Das kannst du auch in deinem Wohnviertel machen, in deinem roten Wald. Das mache ich, wenn die nicht kommen. Ich muss ja jede Gelegenheit nutzen. Du weißt, dass du eine Lizenz zum Jagen nur in deinem Waldabschnitt hast. Ne? Nein, ich habe alles andere Wilderei. Und dann muss ich noch, bevor der voll wirkt hier und mir jemand anfängt, den Arm zu richten, muss ich noch mal mit dem Isin reden, ja. Ja, der ist inzwischen auch schon, also ihr seid inzwischen angekommen und werdet halt momentan in der Halle versorgt und Isin ist auch keine Minute später bei euch. Nur ganz kurz. Der Wald brennt. Dauert nicht, nee, darum geht es nicht. Das hast du bestimmt schon gehört. Die Sache mit der Bluteiche. Nein, nie wieder. Schlechte Idee. Ja, ich glaube, das ist uns auch inzwischen schon klar. Beta-Test. Dein Vater ist diesen Pakt noch einmal eingegangen und deshalb ist er aus dem Scheiterhaufen auch direkt in die Eiche, in der Eiche gefangen genommen worden. Ein böser Geist war in dieser Eiche. Oh nein! Konntet ihr ihn bannen? Er wurde vernichtet. Das ist gut. Das freut mich zu hören. So ist der Wald bestimmt wieder sicher geworden. Naja, so sicher wie ein normaler Wald sein kann. Normaler Wald mit Schleichern drin, ne? Also ein normaler Wald. Ja. Relativ für diese Welt. Ach so, ja, dann. Das ist mehr ein landspezifisches Problem nebenbei. Gilt, glaube ich, nicht für alle Wälder, wobei ich jetzt auch nicht alle Wälder kenne da. Ja, so. Wollt ihr die große Wildschweinjagd noch ausspielen? Ich glaube nicht unbedingt, oder? Ja, du kümmerst dich um deine Wildschweine. Ja. Jure klingt sich sowieso jetzt aus. Glück, glück, glück. Ja. Ihr werdet im Endeffekt versorgt, man kümmert sich um eure Wunden, eure Wehwehchen, ihr werdet nochmal ordentlich mit Sprit und allem anderen, was man so braucht, versorgt. Ja, und kehrt dann mit einer Handvoll Münzen zurück, die ihr noch zu verschiedenen Anteilen wahrscheinlich unter euch aufteilen wollt. Ja. Ein Teil von einer Handvoll Münzen. Ja. So, ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ja. Das klang jetzt sehr gequält. Ja, der Charakter war.